Am alten Baum das deutsche Blut. Ein ganzes Volk sieht den Verräter und wird es auf immer sagen soll. Wacht auf, drückt mal auf, drückt den Mut durch das Donautal. Wacht auf, drückt mal auf, ruft die Kraft aus der Unschall. Greift an, mein deutsches Österreich, ein Morgen auf den ersten Streit. Wacht auf, drückt mal auf, heilt ihr diesen unseren Dorf. Doch einmal wird das Morgenrot aus dunkler Nacht erstehen und von der Dunkelheit